herzlich willkommen zum Uncast Episode 164 Ungemach im Hause Android. Ja, genau. Was ist los mit Android? Das ist das große Thema diesmal. Ich hoffe, es ist ganz so lang. Ich möchte wieder so einen Marathon machen. Ja, weil es gibt auch wieder jede Menge News, diesmal besonders viele und sogar sehr viele Community-Zuschriften waren. Also sehr aktiv, die Leute in der Community, sehr schön. Und dann die App der Woche eben. Was aber jetzt hat es mit dem Thema auf sich? Hugo Barra verlässt Google und geht zu Xiaomi. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, ganz sicher sogar. Das war ja eigentlich der absolute Hammer. Ja, eine Schreckensmeldung eigentlich. Ja. Was ist passiert? Der sehr bekannte, ich sag's mal jetzt in Deutsch, Hugo Barra, ja, Hugo, ja, der ist schon seit 5,5 Jahren bei Google und war jetzt den letzten 3 Jahren eben im Android-Team und hat auch hier bei den Präsentationen, wenn Android-Sachen irgendwie vorgestellt wurden, immer wieder für eine gute, interessante, manchmal auch lustige Präsentation gesorgt, ja. Das bedankt nach jedem Applaus, das ist irgendwie schon ein Ritual, ja. Aber der geht jetzt zu Xiaomi. Diese Firma, die hat auch dieses MIUI, MIUI kreiert und das ist also schon einigermaßen bekannt. Es ist ein Android-Clone, wenn man so will. Na, kann man nicht sagen, ein Android-Fork, ja, ähnlich wie bei dem Kindle. Also das heißt, es ist kein richtiges, normales Android, sondern ein sehr, sehr stark angepasstes Android, das hier eingesetzt wird für diese Systeme. Und offenbar sieht eben da Hugo Barra eine gute Möglichkeit, dort mitzuwirken. Ja. Und sicher stimmt der Preis auch, den er, also das Geld auch, das er bekommt dort. ja, und es wird aber eben weiter an einer Art Android eben gearbeitet. Deswegen war wohl auch die Firma der Meinung, dass es eine gute Idee ist. Was steht aber jetzt dann wirklich dahinter? Das ist immer die Frage. Wollt ihr einfach nur mehr Geld haben? Also ich meine, wer von Google weggeht, der hat schon triftige Gründe. Ja, meistens ist es nicht das Geld, vor allem nicht in den Spitzenpositionen. Und dann gehen natürlich die Gerüchte um. Ein Gerücht besagt, dass er deswegen weggegangen ist, weil seine neue Freundin, die noch Ehefrau, in Trennung lebende Ehefrau von Sergey Brin ist. Ja? Aber ob jetzt wirklich so eine private Geschichte dazu führt, bei so einem großen Weltunternehmen, dass dann deswegen Leute weggehen, und so, das weiß ich nicht genau, aber ich halte es doch irgendwo für unwahrscheinlich, zumal da auch noch nichts 100% belegt ist. Ja. Was allerdings, und das ist das Beunruhigende, ja, und was auch die Frage aufwirft, was ist los bei Google mit Android, wenn man das in der Reihe sieht. Ja. Zuerst verlässt Andy Rubin das Android-Team und widmet sich anderen Aufgaben. Dann verlässt Jean-Baptiste Querou die Firma Google. Ja. Und jetzt Hugo Barra. Jean-Baptiste Querou ist für die Open-Source-Geschichten verantwortlich gewesen, zusammen mit für etwas weiter ausholende, nicht nur für Android-spezifische Gestalt von dem Mann, den Namen mir jetzt nicht einfällt. Ja. Er ist, glaube ich, etwas bekannter als der Jean-Baptiste Grevou. Aber hier gab es offenbar Querelen. Ja. Angeblich hat hier bei Jean-Baptiste da hinten dran gestanden, dass es möglicherweise wegen dem AOSP-System, ja, oder ROM vom Nexus 7 Probleme gibt, ja, die wohl so nicht einfach zu lösen sind. Sprich, da wird wohl Google eine Tradition brechen und möglicherweise da eben nicht mehr alle Teile, alle notwendigen Teile in das AOSP-System einpflegen für das Nexus 7. Und damit ist es ein schleichendes Ende von einer Open-Source-Tradition, wenn man so will. Und jetzt geht Hugo Barra. Und der Mann war mindestens genauso wichtig wie Andy Rubin. Nur Andy Rubin hat ja in Sundar Pichai einen guten Nachfolger bekommen. Ja. Und auch da hat man sich schon gefragt, was ist los? Ja, ein Chrome, einer, der verantwortlich ist für Chrome, übernimmt jetzt Android die Leitung. Ein Android offizieller nach dem anderen springt ab. Langsam könnte man unruhig werden. Ja, was ist da los? Ich könnte mich jetzt an den riesigen Spekulationen beteiligen, ja, aber das wird zu nichts führen, großartig. Und ich weiß auch nicht, ob wir das jemals rausfinden werden, was da war. Nur wenn es ein Schlag tut, ja, und Android verändert sich innerhalb oder mittelfristig, ja, dann wird das die Lösung bringen, warum das so ist. Dann hat es offenbar den Leuten nicht ganz so gut gefallen, wohin Android geht. Ja, und man muss schon fragen, auch jetzt im Hinblick auf Xiaomi und dem MIUI und auch dem Kindle Fire beispielsweise. Das ist ja kein Problem, was schon erst seit gestern besteht, aber ist Android jetzt komplett außer Kontrolle? Was ist los? Ja, wenn jetzt auch Google selbst nicht mehr den Open-Source-Gedanken bei Android in dem Sinne so fortführt, dass die eigenen Geräte ein komplettes AOSP-ROM bekommen oder zum Download bereitgestellt werden, dann ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, was eben den Weggang von Jean-Baptiste Querou durchaus plausibel bestätigt. Eigentlich steht das ja fest, dass es deswegen war. Ja, ich glaube, das hat er auch selbst mal gesagt. Hugo Barra, damit geht natürlich ein wichtiges Aushängeschild, nach Andrew Rubin das zweite Aushängeschild. Und das kann schon Auswirkungen haben. Da fragt man sich natürlich schon, was los ist. Aber wenn Android außer Kontrolle ist und geforkt wird hier überall und intern vielleicht sogar schon unter Beschuss ist. Wer weiß, vielleicht wartet ja Chrome schon mit gefletschten Zähnen da drauf, bis Android, sagen wir mal, die Android, der Android-Siegeszug etwas abflaut. Und schon heißt es auf einmal Chrome-Droid oder sowas. Ja. Wer weiß. Aber wenn Android tatsächlich außer Kontrolle ist, wäre das schlecht? Ich meine, ist das nicht genau das, was ein Open-Source-System ausmacht, dass wenn andere nicht zufrieden sind mit dem System, so wie es jetzt ist, dass man dann hingehen kann das System ändern, auch wenn es dann vielleicht noch schlimmer ist, zum Beispiel wie beim Kindle Fire, dass man dann eben ein Open-Source-System nimmt und noch so weit verändert, noch mehr proprietären Kram draufklatscht, dass am Ende ja, der Kernel und ein paar Zusatzprogramme eben unter der Open Source Lizenz stehen und der Rest dann eben alles proprietär ist, was übrigens auch bei den originalen Android-Telefonen ja der Fall ist, beispielsweise Gmail und so, das sind proprietäre Programme, ja, der Market auch, also der Play Store, und damit darf man das auch nicht kopieren, das liegt auch nicht im Quellcode vor. Also man sieht, es gibt da durchaus ein paar Probleme, und die gab es schon immer, nur die scheinen sich jetzt zuzuspitzen. Und ich komme gleich noch dazu, warum ich das, was da auch die Woche noch unterstrichen wurde, ja, oder welche Meldung das eben noch unterstrichen hat, dass da vielleicht was im Argen liegt. Bei Samsung wird zum Beispiel immer gemunkelt, dass Samsung Android so nicht braucht. Ja, die können jederzeit einen anderen Unterbau nehmen, Hauptsache ihre Oberfläche ist gleich, könnten auch Android forken. Jetzt, wie gesagt, Hugo Barra geht zu Xiaomi und dem MIUI, was ebenfalls ein Fork ist, wenn man so will, und damit wird ein prominenter Android oder ein, ja, ich will nicht sagen Entwickler, aber ein prominenter Android Showman auf einmal hinter einem Fork stehen von diesem System. Und ja, ich meine, ehrlich gesagt, dieses MyUI finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, ich würde es gern mal hier kaufen. Offenbar können wir das auch bald tun. Denn alles deutet darauf hin, dass die Firma, das hat auch der Präsident schon öffentlich gesagt, eben den Start, internationalen Start eben anstrebt und vorhat in der nächsten Zeit. Und dass eben Hugo Barra dafür ein perfekter Berater ist, um eben die Firma quasi zu leiten in Hinblick auf die Verbreitung von diesem System in anderen Ländern. Weil bisher ist eben nur in China Xiaomi bekannt, übrigens dort sehr bekannt, ja, also ist ein richtiges Phänomen, hat unglaublich hohe Verkaufszahlen, ja. Und MyUI ist basierend auf Jellybean, Android Jellybean, ja, und eben stark verändert, ja, es gibt da auch jede Menge Apps, die hinzugefügt wurden. MyTalk, ein BlackBerry Messenger Clone beispielsweise, My Notes, My Backup, My Music, My Gallery, also alles wurde da im Prinzip ersetzt durch diese Firma. Ich bin nicht genau sicher, also es ist ein Source Model ist angegeben auf Wikipedia ein Closed Source Model und einige Komponenten davon sind Open Source, also so wie es eben auch bei dem Kindle Fire ist. Ja, basiert auf dem Open Source System. Einiges ist noch Open Source, aber das meiste ist eben ein Closed Source System. Ja. Übrigens wird offenbar hier auch die Cyanogen Mod mit einfließen gelassen. Das heißt, dass auch hier Teile benutzt werden davon. Und ich, wie gesagt, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht vom System, nur schade, dass eben das auf Closed Source hauptsächlich basiert. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber dennoch würde ich mich freuen, wenn mal so ein Xiaomi-Telefon, so ein MyUI da herauskommt. Ja? Vielleicht wird sie auch nochmal überarbeitet, vielleicht macht Hugo Barra da noch ein bisschen Druck, dass vielleicht mehr in Open Source rausgegeben wird. Ja. Und wenn die dann tatsächlich eben international starten, dann werde ich auf jeden Fall das so bald wie es geht mir mal anschauen, denn die MyUI-Oberfläche ist wirklich sehr, sehr schön gelungen und ist einfach, sage ich mal, ja, aber auch die Telefone, die angeboten werden, ist also wirklich interessant, ja, designmäßig auch. Klar, bei der Oberfläche kann man natürlich wieder streiten, weil sie doch schon ein bisschen wirkt wie so ein iPhone, ja. Das mag ich ja eigentlich überhaupt nicht. Aber so was im Hintergrund werkelt, wenn man mal von den Icons absieht, ist es sehr, sehr schön, ja. Da kann man sich auch Videos mal angucken im Internet. Und da findet ihr sicherlich eines. Guckt einfach mal bei YouTube, MIUI, ja. Und vielleicht auch mal die V5 Version anschauen. Das ist zurzeit die neueste Version und da werdet ihr staunen, ja, was da möglich ist. Ja. Gut, dann achso, ja, bei dem MyUI müsst ihr mal gucken, da gibt es glaube ich sogar ROMs zum Herunterladen auf der Hauptseite vom Herstellern für etliche Android-Telefone, so dass man auch MyUI mit eurem eigenen Telefon nutzen könnte. Das wäre mal für die Leute, die einen gerade noch ein Telefon übrig haben und das mal testen wollen, vielleicht eine Option. Gut. Ja, also, ich meine, Frage, wäre das schlecht, wenn Android außer Kontrolle ist oder ist es einfach eine zwangsläufige Gegebenheit beim Android, beim Open Source System, beim ersten Open Source System? Ich finde, es ist nicht schlimm, wenn solche Forks gemacht werden. Das gibt's auch auf andere Seite positiv, ja, zum Beispiel eben die Version von Android, die auch von Prison Break empfohlen wird, dieses Replicant beispielsweise, das vollkommen auf Open Source Komponenten sitzt und die das kein Closed Source keine Closed Source Software beinhalten, ja, aber dann eben leider nur auf ganz ganz wenigen Telefonen funktioniert. Das ist aber zum Beispiel etwas, wo man als positives Beispiel reinführen kann. Und dann muss man natürlich sagen, die Leute können ja dann auch selbst entscheiden, ob sie jetzt ein proprietäres Android holen, ja, wie zum Beispiel ein Kindle Fire, oder ob sie dann lieber System haben wollen, das noch ein bisschen offener ist. Ja. Wenn man so will, ist das CyanogenMod, ist ja auch im Prinzip nur ein eine Art anderes Android, ja, was auch wieder ein bisschen, ja, weggeht von Google, ja, wenn man das denn so haben will, und dann eben das so ersetzt. Also ich finde, es ist schon interessant und ich finde es auch gut. Nur bedenklich wird es eben, wenn die Basis selbst, also in dem Fall Google, ihr Hauptsystem, das was am meisten genutzt wird sozusagen, ja, wenn das dann auf einmal hier so unter Beschuss ist offenbar, ja, und dann muss man schon überlegen, was los ist. Und dazu passt jetzt eben auch die nächste die erste Newsmeldung, damit komme ich dann zu den News, auch, dass sich zum Beispiel HTC abwendet von Android in China. Und das ist ein herber Schlag für Google, für Android. Da gibt's gar nichts dran zu deuteln. Das ist ein herber Schlag, denn gerade in China erwartet man sehr hohe Wachstumsraten noch in nächster Zukunft. Ganz anders bei uns und bei in den USA, denn dort ist der Markt eben schon sehr, sehr gesättigt und man merkt auch langsam, dass das immer weiter Zulegen von Android langsam ins Stocken kommt. Klar ist Android weltweit gesehen klarer Marktführer, ja, und das wird sich so schnell auch nicht ändern, nur ihr wisst ja, wie die Analysten sind, ja. Sind da irgendwann, kommt da nicht so und so viel Prozent immer dazu, wie es eben bisher immer war. Wir sind ja immer noch erstaunt gewesen, ja. Es wurden ja, der Wachstum wurde ja nicht nur gleich, war ja nicht nur gleichbleibend, so dass man sagen kann, ja, ja, 5% letztes Jahr, ja, jetzt wieder 5% und so, sondern es war 5% letztes Jahr, dann 15%, dann 30% und dann waren es auf einmal 100% zusätzlich. Das ist aber furchtbar, das ist ja, das ist so auf Anfang sehr, sehr gut, ja, aber irgendwann kommt eben mal der Punkt, wo es nicht mehr so weitergeht mit diesem Steigungsrang. Der scheint jetzt erreicht zu sein. Wundert mich nicht. Ich habe immer davor gewarnt, vor der grenzenlosen Euphorie. Ja. Aber dann werden die Analysten dann sagen, da, seht ihr, oh je, jetzt. Ja. Und dann bricht ein ganzes Stück Kapital wieder weg. Das ist immer so. Da hat jede erfolgreiche Firma schon seine Lektionen lernen müssen, aber man kann eben da nichts großartig da machen. Irgendwann ist nun mal der Markt, gibt nicht mehr so viel her. Und deswegen ist sowas wie Indien und China als Markt besonders wichtig. Ja. Und dann kommt jetzt hier HTC, die in China durchaus Potenzial haben. Ja, ist nicht so, dass HTC wie bei uns so weit hinter Samsung zurückliegt, sondern da haben die durchaus eine Chance, ein großes Potenzial zu bekommen, großen Marktanteil zu bekommen. Und die sagen dann, nö, sorry, kein Android, unsere Oberfläche wird auf einem eigenes Betriebssystem basieren. Es kann natürlich sein, dass das wiederum ein Fork ist, ja, von Android. Ja, dieses Custom OS, das da angekündigt wird, das könnte natürlich sein, aber wenn das so ist, dann wird es auch wieder ein vollkommen unabhängiges, stark geforktes, furchtbar Ausdruck, ja, also stark verändertes System sein, das mit dem ursprünglichen Android nicht mehr viel zu tun hat. Ja, damit bringt es Google nichts mehr, ja. Und das ist eben die Gefahr, die immer wieder auftritt. Das habe ich ja auch schon öfters gesagt. Dieses HTC Sense, dieser Sense-Kram, den gab es schon vor Android unter Windows, als diese HTC-Geräte noch alle unter Windows liefen. Ja. Die gibt's bei Android und die wird's auch, das HTC Sense wird's auch geben, wenn das Android mal vielleicht nicht mehr verwendet wird von HTC. Deswegen ist HTC, für HTC ist Android nur ein Mittel zum Zweck, das jederzeit ausgetauscht werden kann, denn die Leute haben ja die Oberfläche. Das muss nur genauso aussehen, was im Hintergrund werkelt, ist für die normalen Konsumenten eigentlich ziemlich egal. Ja. Wenn dann noch ein, was weiß ich, ein Kompatibilitätslayer drüber kommt, ja, was es ja auch schon gibt bei einigen Systemen, und dann kann man vielleicht einige Android-Apps benutzen, die natürlich über den HTC-Store dann verteilt werden, dann hat man auch gleich einige Apps zum Start, ja. Und dann ist das nicht gut. Und da stellt sich dann wiederum die Frage, Samsung könnte das Gleiche machen. Was passiert, wenn Samsung das auch macht? Also, ganz schön happig momentan. Nicht happig ist allerdings der Preis vom Nexus 4. Da ist Stock Android drauf, jawohl. Genau. Und da wurde nämlich der Preis gesenkt um sage und schreibe 100 Euro. Jetzt kostet die 8 GB Version, haltet euch fest, 199 Euro ohne Vertrag. Ihr habt richtig gehört, ohne Vertrag, 199 Euro. Und ich muss sagen, für das Geld ist das Telefon absoluter Hammer. Ja, absoluter Hammer. Ist zwar von den technischen Daten her nicht mehr ganz so wie jetzt zum Beispiel die, wo ganz neu herauskommen, die Modelle wie zum Beispiel das Z Ultra, was den Monat herauskommt. Aber man muss ganz klar sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis, das beste Telefon, das es momentan zu kaufen gibt. Ganz einfach. Und zwar mit Abstand das beste Telefon, das es momentan zu kaufen gibt. Die 16 GB-Version kostet nur noch lächerliche 249 Euro. Ohne Vertrag. Ich sag das immer wieder zu, weil das könnten durchaus auch die Preise sein mit Vertrag für manche Handys. Und nur für die Leute, die es nicht mehr wissen, was das Gerät bietet. 1280 mal 768 Pixel Auflösung, 320 dpi, 4,7 Zoll Display mit Gorilla Glass, ist ein Qualcomm Snapdragon S4 Pro Quad-Core Prozessor, ja, und hat eine 8 Megapixel Kamera, 1,3 Megapixel Frontkamera, hat GSM, UMTS, HSPA Plus drin und HSPA Plus 42, das heißt bis zu 42 Megabit Sekunde, ja, wenn ihr entsprechender Anbieter habt. Ja, dann eben 8 oder 16 GB interner Speicher, 2 GB Hauptspeicher RAM, das ist sehr, sehr wichtig, das betone ich immer wieder, dass genug RAM für das Ausführen der Programme vorhanden ist, das ist wichtig. Und mit 2100 mAh Akku hält das Gerät bei normaler Nutzung etwa 2 Tage durch, ja, wenn man es nachts ausschaltet. Auf jeden Fall sollte es kein Problem sein, mit dem Gerät über einen normalen Arbeitstag zu kommen. Ja. Und natürlich Android 4.3. Ihr habt das aktuelle System, weil es ja eben das Google Phone ist. Also, ich wollte es nur noch mal sagen, auch wenn es schon natürlich etwas älter ist, ja, aber nicht so alt, dass man jetzt sagen muss, nee, das wird sich nicht mehr lohnen, weil für den Preis, Leute, es lohnt sich auf jeden Fall. Das sind Preise, die normalerweise für Low-End-Handys gegeben werden, ja, also für die ganz kleinen winzigen Display und kaum Speicher und langsames Tier und letzte Generation und noch mit Android 2.3 drauf. Und hiermit kriegt man ein recht aktuelles Gerät, ja, immer noch für so wenig Geld. Das ist echt der Hammer. Gut. Das LG Tablet G-Pad 8.3 ist angekündigt, wird kommen. Ja, und es soll angeblich das erste 8,3 Zoll Tablet sein mit HD-Display, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, also, naja gut, 1920 mal 1200, das ist dann 273 ppi. Ja, okay, gut, ja. Das Nexus 7 hat aber zum Beispiel 323 ppi. Da müssen wir auch da mal schauen, wie der Preis ist, denn auch das Nexus 7, der Nexus 7 Preis ist natürlich schweinegünstig, ja. Da gibt's absolut nichts zu sagen dagegen. Das GPAD 8.3 kommt mit einem Snapdragon 600 Prozessor mit 1,7 GHz, 2 GB Hauptspeicher. Auch das ist natürlich, abgesehen Hauptspeicher, ist natürlich kein Argument jetzt, um das Nexus 7 da abzuwählen. Es sei denn, man möchte eben die 8,3 Zoll Display, das Display haben. Erscheint ein interessantes Tablet zu sein, ja, das durchaus im mittleren Leistungsbereich angesiedelt ist und sieht, finde ich, auch optisch ganz okay aus. Aber wir müssen auch da jetzt mal noch abwarten, ja, wie es da was das da kostet dann quasi. Ja, also wie gesagt, ein Quad-Core mit 1,7 GHz, Snapdragon 600 Prozessor, 8,3 Zoll, 16 GB Speicher, 2 GB Hauptspeicher, 5 Megapixel Kamera, 4600 mAh Batterie, das dürfte also reichen für viele Anwendungen den Tag über. Und kommt mit Android 4.2.2. Ich hoffe, da kommt bald ein 4.3 Update nach. Das wäre schon sehr, sehr wünschenswert. Okay, also LG macht da jedenfalls nicht Halt. Auch sehr schön, neue Arcos-Geräte gibt es. Das freut mich immer wieder, denn ich bin ja so ein heimlicher Arcos-Fan. Ja, ich finde nämlich, die haben sehr, sehr viel für auch für Android getan. Das war nämlich, das wissen die wenigsten, die allererste Firma, die ein Android-Gerät angeboten hatte, lange bevor ein Android-Tablet, lange bevor Android freigegeben war offiziell von Google für Tablets, hat Arcos bereits ein Tablet im Sortiment, hatte das ist schon im Sortiment und jetzt immer wieder kontinuierlich verbessert. Die haben ja auch das Gamepad beispielsweise, jetzt kommt das Gamepad 2, ja, was ich immer wieder gerne erwähne. Und jetzt zeigen sie die neue Generation von Arcos Pads, einmal ein 10.1 XS2. Ja, dann ein Arcos 97B Platinum HD und das Arcos 8C Childpad. Ja. Also das Childpad, klar, ist natürlich technisch ein bisschen hinten dran, logischerweise ist es halt auch für die Kleinsten gedacht, ja, und entsprechend robuster verbaut. Das Platinum HD mit 9,7 Zoll. Das sieht dann natürlich schon wieder ganz, ganz anders aus. Muss ich jetzt gerade mal gucken, wie da die technischen Daten aussehen. Ich finde jetzt hier Platinum Range, genau, also sowohl das 10.1 als auch das 9.7 werden hier mit einem IPS-Screen ausgeliefert. Ja, das 10.1 hat 2048 mal 1536 Bildpunkte Auflösung, kommt mit Android 4.2. Ich habe kein Bedenken, dass da ein Android-Update kommt auf 4.3. Das hat Arcos eigentlich immer gut gemacht bisher. Das ist das Gen 11 Tablet übrigens, bereits 10.1 XS2. Interessant sind da auch die Tastaturen, die es dazu gibt. Ein sogenanntes Magnetic Keyboard für das 10.1 beispielsweise. Da kann man da richtig tippen damit. Also so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen wie bei den Surface Microsoft Tablets. Ja. Nur das, und das möchte ich auch nochmal sagen, dass Arcos das bereits sehr viel länger hatte, als das Microsoft zumindest mal verkauft hatte. Gut, und das 97er, ich habe hier vom 97er sehr wenig Informationen vorliegen. Dabei wäre das gerade vielleicht mal interessant, weil das ein bisschen raussticht aus der Masse von der Größe her. Ja, das ist eigentlich genau richtig für die Leute, die sagen, ja, so ein 10.1 Zoll Display ist mir doch zu groß. 7 Zoll, 8 Zoll ist mir zu klein. Ja. 97 mit der Bauweise hier, wie ich das sehe, also mehr so im 4:3 Format, ist es schon sehr, sehr interessant. Ja. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Gut, also ich werde da auf jeden Fall noch mehr darüber sagen, da könnt ihr euch drauf verlassen. Die Geräte werden übrigens jetzt vorgestellt auf der IFA, und wer hier jetzt Mondpreise erwartet, ja, der wird hier positiv überrascht werden, denn Arcos hat eigentlich immer sehr, sehr, sehr gute Preise, richtige Kampfpreise. Und in der Halle 17, Stand 106 auf der IFA, könnt ihr Arcos bewundern mit den neuen Geräten, die sie dort zeigen werden. Firefox OS hat sich in der Presse tapfer gehalten. Ja. Ich finde, das Firefox OS hat ziemlich Potenzial. Was fehlt, ist die Hardware, ganz klar. Das neue Alcatel One Touch Fire soll im Oktober zu uns kommen, über Kongstar auch. Das bringt eben das Mozilla Firefox OS. Leider sind die technischen Daten da. Naja, wie soll ich das sagen? Ziemlich übel. Richtig übel. Also 3,5 Zoll Display mit 480x320 Pixel Grafik, 3,2 Megapixel Kamera, 512 Megabyte Speicher, kann erweitert werden mit MicroSD-Karten auf maximal 32 Gigabyte. Aber wirklich, 512 Megabyte nur von Haus aus drin? Das ist ja wohl... 256 Megabyte RAM Arbeitsspeicher und 1 GHz Qualcomm Prozessor. Da sieht man ganz klar, wo in welche Kerbe das schlägt, denn direkt auf billig Masse, ja, hier billiges Handy und mehr nicht. Leider muss ich sagen, schade, ich hätte mir gewünscht, dass zum Einstand von einem Firefox OS, dass da vielleicht bei uns mehrere Modelle zur Auswahl stehen, das heißt ein High-End-Modell, ein Mid-Range-Modell und eben dieses Low-End-Modell. Aber, also ich weiß nicht, wie viel Arbeitsspeicher jetzt zum Beispiel gebraucht wird mit dem Firefox OS, aber 256 Megabyte hört sich bei mir so an, als ob das nicht die große Freude ist auf Dauer. Ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Firefox OS dermaßen optimiert ist, dass damit was Vernünftiges möglich ist. Ja. Vielleicht hängt es auch an den nicht so massig vorhandenen Apps. Ja. Ich muss mal das mal angucken. Ich bin übrigens sehr erpicht drauf, das mal zu sehen, in Aktion, das selbst auszuprobieren, wie das ist. Nur, wie gesagt, ich würde es mir wünschen, dass hier vielleicht doch ein stärkeres Modell mal, stärkere Hardware mit diesem System kommt, zum Ausprobieren. Weil wir schon von der IFA die ganze Zeit reden, IFA 2013 wird wieder spannend für Android-Fans. Wobei, ich habe es heute schon in der Rieswochensicht gesagt, ich habe so das Gefühl, dass momentan so ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken, so ein bisschen Desinteresse an wirklich neuen Sachen besteht, obwohl momentan gerade die Firmen sich überschlagen mit Neuigkeiten. Vielleicht gerade deswegen, es kommt so viel oder kam so viel in letzter Zeit raus. Jedes Mal wieder ein absolutes Highlight, absoluter Top-Neuerung, ja, und oh, Wahnsinn. Und wie oft haben wir uns schon gewundert, dass das möglich ist. Jetzt gerade wieder die Preissenkung, 199 Euro für das Nexus 4. Was soll denn auch alles kommen? Ja, also irgendwie, ich will eigentlich nur das Xperia Z Ultra und fertig. Ja, das ist das ultimative Telefon momentan. Ja. Und was kann ihm jetzt noch reizen, auf der IFA hier in Euphorie zu schwelgen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird IFA wieder etliches an Android-Sachen zeigen, Neuigkeiten, Bewährtes. Die Firmen werden sich mit neuen Android-Produkten überschlagen. Ja. Und das wird ein Android-Fest werden, ja, auf der IFA. Zum Beispiel das Galaxy Note. Ja, das wird erwartet. Ja. Wird zwar schon am 4. September gezeigt, aber alle sind sich eigentlich sicher, dass es auch auf der IFA gezeigt wird. Das Galaxy Note 3 wird kommen Und auch da erwartet man ja viel, sehr viel, zu viel wahrscheinlich auch. Jetzt gab es ja Gerüchte, dass eben zum Beispiel die Ränder an dem Telefon extrem winzig sein, extrem schmal sind. Das kann ich mir schon vorstellen. Außerdem heißt es, dass es ein 5,68 Zoll Display hat. Das wäre gerade noch so ausreichend für das, was ich eigentlich das oder von was ich mich entschieden habe. Ja, ich wollte eigentlich zwar das 6, noch was Zoll Display vom Ultra Z, aber okay, ich würde mich mit 5,68 Inch auch noch zufrieden geben, gerade so, ich brauche groß. Ja, ich will groß Handy. Denn mir kommt es auf die Leistung an. 800er Prozessor Snapdragon, ja, 70-80% der Geräte sollen mal wieder mit dem Exynos 5220 ausgeliefert werden. Entschuldigung, umgekehrt. Snapdragon 800 Prozessor in 70-80% der Geräte und die Rest der Geräte 20-30% mit dem Exynos 5220. Ich weiß nicht, was das soll. Ich finde es sehr nervig, deprimierend und sinnlos. Ja. Und ich verstehe das nicht, wenn die Produktion nicht auf die Reihen bekommen bei Samsung, dann sollen sie eben mit dem Exynos-Prozessor warten, bis es auf die Reihe bekommen oder eben erst das Gerät rausbringen. Aber hier wieder zwei Prozessoren zu benutzen und wieder die eine Region zu benachteiligen, das eine hat einen 4-Kern-Prozessor, das andere einen 8-Kern-Prozessor, da kann ich nur lachen, so geht das einfach nicht. 13-Megapixel-Kamera, 3 GB Speicher und damit ist es natürlich eins von den performanten Geräten. Das kann man durchaus schon sagen. Wie gesagt, viel hängt vom Arbeitsspeicher ab, gerade wenn so viele Sachen gestartet werden wie bei der wie bei dem TouchWiz von Samsung, bei der TouchWiz UI. Dann wird es 32 oder 64 GB interner Speicher geben. Und was auch versprochen wird, Hi-Fi Music Playback. Ja, 24-Bit, 192 kHz. Und auch ein 3300 bzw. 3420 mAh Akku, je nach Region dann. Und Android 4.3 soll ebenfalls vorhanden sein. Gut. Galaxy Note 3 auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Interessant war auch eine Google Plus Neuerung, das mit dem Update kam, mit dem letzten. Und zwar gibt es jetzt auch Benachrichtigung für Auto-Awesome-Bilder. Also wer seine Bilder hochlädt und die werden dann automatisch verbessert. Der bekommt jetzt auch eine Benachrichtigung über Google Plus, dass dies passiert ist. Und gut, ist schon okay, aber ja, immerhin, es geht kontinuierlich voran. Hangouts ist jetzt umgestellt worden, endlich. Ja. Ursprünglich hat es mal geheißen, das würde schon längst funktionieren. Ja. Und da fragt man sich schon, was das soll. Also Google bietet jetzt Hangouts an mit dem VB8 Codec und 720p HD Videoauflösung. Also jetzt gibt's wirklich gute Bildqualität mit dem WebM Format, ja, VP8 eben. Und angeblich war dann doch noch H264 verwendet worden, wobei schon seit etwa einem Jahr oder schon als eben Hangout direkt gestartet hat, ja, das Neue auf dem Handy hat schon geheißen, das wäre der VP8 Codec. Jetzt frage ich mich natürlich, was hat da gestimmt? Ja? Jetzt soll es definitiv der VP8 Codec sein, aber muss man hoffen, ne? Und damit wird es eben möglich sein, hier schnelle Übertragungen zu machen und das in einer guten Qualität mit 720p Auflösung. Das Google Keyboard Update, das es vor kurzem gab, ist kurioserweise nicht für alle sichtbar. Ja? Mir wurde es auch nicht angezeigt. Ich verstehe nicht, warum. Ja, es gibt eine Version 1.1 jetzt. Und da wurden verbessert zum Beispiel, dass man jetzt bei Tablets die obere Reihe, ja, mit einem Long Press jetzt auch die Nummern aufrufen kann, ja, und dann wurden die Keyboard Layouts für einige Sprachen verbessert, ja, und es gibt einige Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen, wie es so schön heißt. Wenn ihr hier auf den Direktlink klickt, den ich hier in den Shownotes zugefügt habe, dann könnt ihr das Update installieren. Wenn ihr auf dem Market sucht, dann kann es bei vielen Geräten passieren, dass ihr das Update gar nicht sieht. Ja, ganz, ganz komisch. Ihr kriegt also diese App, das Google Keyboard, gar nicht angezeigt. Wenn ihr direkt auf den Link klickt, dann seht ihr wahrscheinlich auch die Meldung installed. Ja. Wenn ihr dann aber trotzdem nochmal da draufklickt und das neu installiert, dann kriegt ihr die neue Version. Also, das mit dem Update hat Google, glaube ich, nicht mehr unter Kontrolle. Das ist sehr, sehr ärgerlich und ich hoffe, dass da in Zukunft sich mal was tut. Ich schätze mal, dass das mit den verschiedenen Regionen zusammenhängt. Ja, aber naja, gut. Gut, dann gibt es noch eine Nachricht. Eine App, die ja eigentlich recht nutzlos ist, aber dennoch viele Anhänger findet und ich auch, ich weiß noch, damals unbedingt haben wollte, die Mirai Clock 3, mit der Mirai Kusanaga oder so, wie der heißt. Der Name ist echt schlimm. Und das ist also eine Uhr, ja, die ist schön animiert und die Mirai reagiert auch auf zum Beispiel Berührungen, wenn man sie antippt und so weiter und so weiter. Ja. Und das hat also viele Fans in der ganzen Welt, diese Clock-App. Ja. Und da gibt's jetzt eine neue Version davon, Mirai Clock 3 Bikini. Ganz genau, und ihr könnt euch schon vorstellen, die Mirai in ihrem offiziellen Mirai Bikini. Yay! Hm? Sollte eigentlich bald auf den Markt kommen, auf den Markt kommen, auf dem Play Store. Angeblich sollte die schon seit 3 Wochen draußen sein. Ich habe alles durchgeguckt, es ist nichts vorhanden. Die App gibt es leider noch nicht offiziell. Wir müssen also noch ein bisschen warten. Der Danny Cho, der Anbieter, sage ich mal, ja, Programmierer ist er in dem Fall nicht, aber der Anbieter dieser App hat auf culturejapan.jp, das ist seine Seite, und dannycho.com kann man das auch erreichen, hat hier klar gemacht, dass es quasi nächste Woche veröffentlicht werden soll. Und das hat er am 8.8. geschrieben. Ja, also ja, gut, ne? Und jetzt ist leider immer noch nicht draußen. Wie gesagt, auf der Culture Japan Con wurden die Beta-Versionen verteilt. Offenbar, es funktioniert also schon, aber ich weiß nicht, das war bei der Mirai Clock 3 auch so, dass die Ewigkeiten Verspätung hatte, obwohl die Beta-Version schon einwandfrei funktioniert hatte. Ich habe dann flehentlich bei Danny Cho angefragt und hat er mir eine Beta-Version geschickt. Ja? Und dann hat es auch nochmal eine ganze Zeit lang gedauert, bis es dann die offizielle Version im Market gab, im Play Store gab. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Allerdings hat auch eben hier Danny Cho nicht die alleinige Programmierermacht, sondern programmieren tut es eigentlich eine andere Firma. Und dann wird halt eben hier hin und her Schlagabtausch gemacht, ja, ob die App so okay ist oder so okay ist und so weiter. Ja, man kann auch wieder hier schöne Hintergründe auswählen, ja, diesmal passend eben Strand zum Bikini und immer schön lieb sein, schon guckt die Mirai nämlich total traurig. Ja, und das wollte man ja nicht. Hm? Acer Liquid S2, ein Handy von Acer, ist angekündigt, ja, und gar nicht mal so schlecht. Snapdragon 800, Telefon mit 6 Zoll Display, 1080p Auflösung, ja, und das erste Telefon mit 4K Video Recording, ja, und also 4K Video Recording auf dem Handy, ich verstehe es noch nicht ganz, warum man so ihre Auflösung braucht, aber okay, gut. Naja, dafür ist die 16 GB Speicher etwas knapp bemessen. Ja, ich weiß leider nicht, ob da eine Speicherkarte einsetzbar ist. Naja. 2 GB Hauptspeicher ist schon mal okay. Und 3300 mAh Akku dürfte auch ausreichend sein, um eben hier mit ein paar Aufnahmen zu machen. Es wird eine leicht geskinnte Version von Android 4.2.2 benutzt. Mann, warum nur? Und ein 2-Megapixel Frontkamera, also perfekt für die Leute, die sich ständig selbst aufnehmen wollen. 1080p Videorekordung natürlich auch, ja, mit der Front-Facing-Kamera. Ja, sehr schön. Und das soll wohl irgendwie doch eine Konkurrenz sein zum Galaxy Note 3. Ich kann es da nicht ganz so vorstellen, wie, weil das Teil ja noch mal Stift hat. Einer der Hauptaugenmerke beim Note 3, ja, oder bei der Note-Reihe an sich. Ja. Klar, auf der IFA wird es natürlich wieder gezeigt und wird bald Ende Oktober wohl in Großbritannien auf jeden Fall erscheinen. Vielleicht bei uns sogar schon früher. Ja, das war's dann mit den News. Und ich komme zu der Community, zu den Community-Sachen. Da schreibt beispielsweise der Michael in einem Kommentar zu dem Uncast 163 wegen der Smartwatches, weil ich da ja recht kritisch war darüber, was das soll. Und da schreibt Michael: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Smartwatches das nächste große Ding werden. Seit meinem ersten Smartphone trage ich keine Uhr mehr. Ich brauche keine Smartwatch. Ja, das ist auch so das, was ich mir so gedacht habe. Warum eine Smartwatch, wenn man eh das Handy eigentlich ständig in der Hand hat, damit man das Handy nicht so oft in der Hand hat, damit man, naja, ich weiß nicht, also das ist irgendwie skurril, man kann es ja doch nicht ganz bedienen mit der Armbanduhr. Also ich finde das irgendwie komisch, aber das habe ich ja schon letztes Mal gesagt. Dann gibt es ein schönes Konzept. Fernand hat mir das geschickt, vielen Dank dafür. Und zwar ein Nexus 5 Konzept hat da jemand gemacht. Und zwar Techie Tea. Und ich finde, es klingt eigentlich sehr plausibel. Ja? Was würdet ihr sagen? Android 5.0 Key Lime Pie, 2,25 GHz Quad Core Snapdragon 800, 2 GB RAM mit Adreno 330 Grafikchip, 1080p Full HD mit 5.2 Zoll IPS Display, 3100 mAh Akku und 10 Megapixel Kamera hinten und 2 Megapixel Kamera vorne, in 8 GB, 16 GB und 32 GB zu bekommen und Gorilla Glass 3.0 Schutz. Ja. Klingt plausibel. Also es klingt nicht zu hoch gestochen. Ja, zum Beispiel 18 Megapixel Kamera wäre jetzt wieder was gewesen, und ich sage, nein, gibt's nicht. 10 Megapixel mit OIS, das heißt mit einer Stabilitätskontrolle, das wäre durchaus denkbar, ja, dass es bis dorthin kommt. Vielleicht 13 Megapixel ohne Stabilisation könnte auch sein, ja, kommt drauf an. Auch Batterie, das mit 3100 mAh wäre durchaus machbar. Und klar, Snapdragon 800 CPU, das erwarte ich eigentlich Minimum drauf, ne? Und 2 GB RAM auch Minimum, ja, vielleicht sogar mehr. Ja, und 5,2 Zoll Display würde ich auch erwarten. Ich denke nämlich, dass es durchaus mit einer vernünftigen Bauweise durchaus ein 5,2 Zoll Display heutzutage angesagt ist. Es geht nun mal momentan wieder Richtung mehr sehen, ja, und das ist ja auch ganz klar bei den vielen Spielen, die es für das Smartphone gibt, und viele Leute nutzen das eben zum Spielen, da muss das Display halt mal groß sein, dann nützt es nichts, ja. Für E-Books lesen sowieso. Also, es ist nicht abwegig, dass das nächste Nexus vielleicht mehr als 5 Zoll Display hat. Dann, das ist ja lustig. Da hat eine große Elektronikkette mal wieder einen kleinen, aber schlimmen Druckfehler gemacht. Ja, das iPad abgebildet, das iPad Mini mit, steht drauf, Android 4.1 Jelly Bean. Ja, ne? Nein, keine Panik. Android bleibt verschont. Es ist kein Android 4.1 drauf. Apple hat es nicht hier übernommen, zum Glück nicht, ja. Denn nein, das wäre für das Karma von Android nicht sehr gut. Der Nexus 4 Preis schreibt mir auch nochmal der Stefan hier, dass der eben gesenkt wurde, ja, um 100 Euro. Und ja, die Kommentare sind klar. Der Tilo schreibt einfach krass. Ja, und der Florian schreibt dazu: Ja, super, hab mir gerade eins bestellt. müssen die Dinger raus, um Platz zu schaffen für die Paletten mit der Nexus 5? Oder will Google dem neuen Plastik-iPhone Paroli bieten? Ja. Ich denke, das hat sicherlich auch mit dem Billig-iPhone dann zu tun, ja, weil hier kriegt man dann ein vernünftiges Gerät zum Preis von einem Billig-iPhone und vielleicht sogar noch unter dem Preis von einem Billig-iPhone. Bloß die technischen Daten sind so viel besser, ja, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Ja. Davon kann man jedenfalls ausgehen. Und und naja, okay, lassen wir das mal auf uns zukommen noch. Ja. Aber ich bin auch da sehr gespannt schon drauf, was es denn hier oder ob das hier jetzt ein direkter Angriff ist. Ich denke, ja. Ist eigentlich offensichtlich. Das neue Nexus 7 ist jetzt auch bestellbar. Das schreibt mir ebenfalls der Stefan. Im Play Store verfügbar. Naja, oder soll ich sagen, es war im Play Store verfügbar. Ich glaube, momentan ist es schon wieder ausverkauft. Also man kann es bestellen in Deutschland. Und ja, also es ist wirklich auch hier ein Schweinepreis. Ja, heftig, sage ich mal. Was da abgeht. Ich guck gerade mal hier aktuell, ob es momentan verfügbar ist. Das neue Nexus 7. Wollen wir mal gucken. Nein, ist momentan ausverkauft. Aber man kann es eben, wie gesagt, bestellen. Und die 16 GB Version kostet, sagen und schreibe, das muss man sich mal vorstellen, 229 Euro. Die 32 GB Version 269 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Beides natürlich nur WLAN. Versionen, ja, keine 3G oder LTE Version. Die kommen wohl erst später. Aber das muss man sich mal vorstellen, was für eine Qualität man da bekommt, ja, und da sind sich alle einig, dass das also wirklich atemberaubend ist von der Qualität her. Mit 7 Zoll Display, 323 PPI, ja, 1920x1200 HD Display beispielsweise, 5 Megapixel Kamera hinten. Android 4.3 natürlich das neueste, weil es ja ein offizielles Google-Gerät ist. Und es ist einfach der Hammer. Ja. Es ist einfach der Hammer. Die 1,5 GHz Qualcomm Snapdragon Quad-Core Prozessor S4 Pro sagt natürlich alles. Auch der Adreno 320 Chip mit 400 MHz ist optimal eigentlich für momentane Verhältnisse. Und Design ebenfalls okay und so weiter und so weiter. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ganz, ganz toll. Ja. Der Thilo hat noch hier einen langen Kommentar geschrieben zu dem Post von Stefan. Den möchte ich aber trotzdem vorlesen, weil es durchaus sehr, sehr interessant ist. Im neuen Uncast geht es ja vielleicht um den Nexus 7 Start und vielleicht auch um die vielen Beschwerden bezüglich Touchscreen oder irgendwelchen anderen Fehlern, die gerade durch die Presse gehen. Ich habe sofort am Donnerstag mein Paket mit der LTE-Version in der Hand gehabt und da ist alles, wie es sein soll. Du hast die LTE-Version bekommen? Entschuldigung, dass ich jetzt hier reinbe. Du hast die LTE-Version bekommen? Die ist ja noch nicht mal im Play Store aufgelistet. Was soll denn? Unglaublich. Ich habe sofort am Donnerstag mein Paket mit der LTE-Version, habe ich schon gesagt, in der Hand gehabt und da ist alles, wie es sein soll. Ich habe auch gleich eine zusätzliche Kongstar-Karte bestellt und kann für 12,95 nun 1 GB im LTE-Netz von D1 benutzen. Wie schon mal angesprochen, geht es dabei nicht um die Geschwindigkeit, sondern um die geniale Netzabdeckung außerhalb von Innenstädten. Wo andere nun GPS oder Edge haben, bucht sich nun ins LTE-Netz ein. Die Pingzeiten liegen bei 58 Millisekunden. Ansonsten ist am Tablet alles super. Ich habe keine Verarbeitungsfehler oder Softwareprobleme, keine Bootloops oder ähnliches. Es ist nun einmal schneller als das alte Nexus 7, passt damit locker in die Innentasche. Nein, es ist noch einmal schmaler als das alte Nexus 7 und passt damit locker in die Innentasche. Für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln ideal. Das Galaxy Tab 7.7 war zu breit. Ansonsten ist man die neue Version fast zu dünn. Das Display ist natürlich noch einmal um Welten besser als das beim alten Nexus 7. Zur Akkulaufzeit kann ich noch nicht viel sagen, aber bis jetzt macht es einen sehr guten Eindruck. Ja. Genau, also bezüglich den Fehlern, ehrlich gesagt, das ist so etwas, was, klar, es ist immer ärgerlich, ja, wenn man ein Gerät hat und da funktioniert dann irgendwas nicht dran. Aber man muss immer gucken, ob das isolierte Probleme sind oder ob da wirklich Massen von Leuten kommen. Und wenn da 20 Einträge sind, ja, mein Display hat einen Fehler oder der Touchscreen geht nicht richtig, ja. dann heißt es noch lange nicht, dass das ein generelles Problem ist. Das kann eine Produktionsserie sein, ja, das kann eine LKW-Ladung sein, die unpfleglich behandelt wurde beispielsweise, ja. Bevor man von einem Serienfehler sprechen kann oder ein generelles Problem mit den Nexus-Geräten, da müssen schon mehr Leute kommen, weil es ist nämlich klar immer so, dass die Leute mit Problemen sich immer lautstark im Internet zu Wort melden und die allerwenigsten, die zufrieden sind, schreiben hier einen Post oder eine Rezension und was sonst irgendwas, bin super zufrieden. Ja, es gibt wesentlich mehr Leute, die negativ was schreiben im Internet, als positiv. Ja, natürlich, fast jeder, der sich über etwas aufregt, schreibt im Internet darüber natürlich auch, ja, ganz emotional und auch mit Warnung versehen, ja, Vorsicht, ja, nicht kaufen. Ja. Aber dieselben Leute machen halt nur sehr, sehr, sehr selten mal, dass sie irgendwo hier flammende Reden halten für ein Produkt, ja, und sagen, absolute Kaufempfehlung. Das machen dann höchstens noch ein paar Redaktionen oder Leute, die eben das so testen, ja, um eben das zu schreiben, nicht eben einfach so die Privatleute. Das ist nun mal ein großes Problem. Deswegen würde ich immer sagen, wenn da solche Berichte kommen, würde ich das generell erstmal nicht so hoch bewerten. Ja. Zumal auch das neue Nexus 7 ja schon geraume Zeit in den USA auf dem Markt ist. Und dort wurden eben auf den großen Seiten eben diese Probleme nicht so arg in den Vordergrund gestellt, waren also nicht so massiv. Bei einigen war sogar kaum vorhanden irgendwelche Berichterstattungen darüber, also sehr, sehr wenig. Und damit kann man eigentlich schon sagen, dass diese Fehler sicherlich keine generellen Fehler sind. Und siehst du, du hast es auch, funktioniert bei dir einwandfrei. Und ich denke, die Mehrzahl der Menschen, die sich ein Nexus 7 kaufen, werden keine Probleme damit haben. Ja? Und es wird bei allen Produkten gibt es Chargen, ja, die eben zum Beispiel schon kaputt ausgeliefert werden, ja, die mit Fehler behaftet sind. Das wird sich niemals vermeiden lassen, weil einfach nur der geringste Abweichung bei einer Produktionsstraße, ja, beim Transport ein Problem und so weiter und so weiter. Und schon ist das eben, sind da eben eine kleine Reihe davon betroffen. Aber man kann nicht von einem generellen Problem dann sprechen. Gut, das war's dann mit den Community-Sachen. Und die App der Woche, mache ich kurz und schmerzlos, ist ein Spiel. Und zwar Night Sky HD. Das wollte ich eigentlich schon längere Zeit mal als App der Woche nehmen. Ich habe das schon einige Monate sogar, ja, also einige Monate, 2 Monate sind, glaube ich. Das habe ich mir in einem Humble Bundle Pack angeeignet. Und ich finde das sehr, sehr faszinierendes Spiel. Und Night Sky trifft es da genau, weil man fährt eigentlich so mit Schattengebilden, ja, irgendwie durch die Gegend, ist so ein Sidescroller. Da muss man eben eine Kugel befördern, ja, von einem Ende zum anderen. Und das ist in den ersten Levels ist das tatsächlich so, wie sich das anhört. Ja, man geht von einem Ende zum anderen mit der Kugel fertig. Ja, also ganz easy. Das wird dann aber natürlich, wie es sich für solche Knobelspiele gehört, ganz schnell sehr, sehr kompliziert. Und es kommen auch immer mehr Sachen hinzu, die man einsetzen muss, um diese verdammte Kugel, ja, zum Ziel zu bringen. Und das kann eben schon mal zur Verzweiflung treiben, aber da werden die kleinen grauen Zellen auch heftig angeregt zu dampfen. Und damit ist es natürlich für jeden Puzzle-Game-Begeisterten ist es natürlich sehr, sehr schön. Gleichzeitig eben diese Side-Scroller-Elementen, die das abheben etwas. Ja. Also es ist schon eine Mischung zwischen Jump'n'Run, Machines, ja, falls euch das was sagt, also wo man eben so technisch ausgeklügelte Maschinen nutzen muss, um eben eine Kugel von einem Ende zum anderen zu bekommen. Auch sowas, solche Elemente sind hier verstärkt drin, vor allem in den späteren Levels. Ja, und das Ganze eben mit einer, ich möchte fast sagen, surrealistischen Grafik, die sehr spartanisch ist, aber stimmig und die einem auch nicht zu stark von der eigentlichen Lösung ablenkt. Trotzdem aber sehr ansprechend und schön ist, trotzdem, dass es so dezent gehalten ist. Ja. Und deswegen ist es auch gut, dass das den Zusatz HD hat. Ja. Das bedeutet eben, dass hier eine hohe Auflösung verwendet wird bei dieser Software. Macht sie natürlich etwas größer, nämlich sage und schreibe 121 Megabyte groß. Ja. Aber dafür auch ein schönes, feines Knobel Jump'n'Run Spiel, das einem etliche Stunden Kopfzerbrechen bereiten kann. Ja, und damit sind wir am Ende des Uncasts und ich sag euch immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritik habt, her damit unter Google Plus Uncast. Die Uncast Community findet ihr dann, wenn ihr das oben eingebt, und ihr könnt mir auch eine Mail schreiben. rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Alle Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Schon landet ihr irgendwo anders da. Und damit sage ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.